1. Nack der Herrschaft Abimelech's Trat Thola, der Sohn Puas und Enkel Dodos Ausdem Stam Issachar, und Israel zu Ret 10, a Lebter in Samir im Gebirge Ephraim. 2. A Ubti das Richteramt in Israel Dryan Swanzig Jar Lang Aus, Bis Schleslich Verstarbund in Samir Beitsetzt Word. 3. Sein Nachfolger war Jai Aus Gilead, der das Volk Israel insgesamt Zwien Swanzig Jar Lang als Richter anfört. 4. Joi hat 30 son, die auf 30 Isun written und 30 stadt im Land Gilead besassen, Welsh bis Hutels die Zeltdorfer Joi's bekannt sind. 5. Nach seinem Tod word Joi in der Stadtkammern bestattet. 6. Die Israeliten handelten jedoch ernut gegen den Willen des Herrn, in dem Sie fremde Gotte y die Baal und erstarten soe die Gottheiten von Aram, Sidon, Moab, Ammon und der Philister Veriten und sich vollständig vom Herrn abwanten. 7. Angesichts Diocese Ungehorsams ergrimmt der Herr über Israel und liefert das Volk in die Hand der Philister und der Ammoniter Aus 8. Dies Volker unterdrückten und misshandelten die Israeliten Axin Jar Lang, insbesondere Jean, die Ostlich des Jordans im Gebiet der Amoriter in Gilead lebten. 9. Zudem überquerten die Ammoniter den Jordan am die Stam Judah, Benjamin und Ephraim anzugreifen, wo durch ganz Israel in ein äußerst bedrohlich Lage geriet. 10. In ihrer Verzweiflung riefen die Israeliten den Herrn M. Hilfen und gestanden ein, das sie gesündigt hatten, indem sie ihren Gott verließen und stattdessen den Baalen dienten. 11. Der Herr antwortet den Israeliten jedoch und erinnert sie daran, dass sie bereits früher vor den Ägypten, Amoriten, Ammoniten und Philisten geritet hat. 12. Auch als die Sidonier, Amalekiter und Midianiter sie bedrängten und sie zu im Hilf schrien, hatte sie aus deren Gewalt befreit. 13. Sie in jedoch trotz dieser Rettungstaten verlassen und sich anderen Gotten zugewandt hatten, erklärte nun, ihnen kein weitere Hilf mehr zu gewähren. 14. Forderte sie auf, stattdessen Jean Gotte im Beistand anzurufen, die sie sich selbst erwalt hatten, damit dies sie in ihre Gegenwartigen not retten konnten. 15. Die Israeliten bekannten daraufhin ernut ihr schuden beten den Herrn, mit ihnen nach seinem Ermessen zu verfahren, solange sie ne aus der aktuellen Gefahr befrei. 16. Schließlich entfernten sie die fremden Gotte aus ihrer Mitten dienten wieder dem Herrn, woraufhin diese angesichts des Elends Israels Mitglied empfand. 17. Waren dessen mobilisierten die Ammoniter ihr Streitkräfte und schlugen ihr Lager in Gilead auf, waren sich die Israeliten sammelten und bei Mizpah Stellung besogen. 18. Die Anführer und das Volk von Gilead berieten sich daraufhin und vereinbarten, das Dirgenage, der den Kampf gegen die Ammoniter beginnen word, das Oberhaupt über Albewohner Gileads werden sollte.